Contrabanda es la mejor radio del mundo. Guten Morgen, es ist wieder Samstag, hier ist Niemandsland. Eine neue Sendung beginnt von 10 bis 12 Uhr, weltweit zu hören unter www.contrabanda.org. Ein wunderschöner Tag hier im Zentrum von Barcelona. Es ist Samstag, der 9. Mai 2015. Wir von Niemandsland machen Sendungen für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert, absolut kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Detlef Jeskatz. Drei Schwestern Kafkas. Telmno 152.000. Belzec 600.000. Sobibor 250.000. Treblinka 900.000. Auschwitz 1.000.000. Majdanek 200.000. Liest man, als läse das noch mehr. Wir Deutsche haben allein aus Prag 100.000 deportiert, ohne Wiederkehr, so ist das Statistik. Niemand vermag, sofern er mag, gesichtslose Zahlen, sogar als Menschenzahl, sich vorzustellen. Hörner als Einzelne, die zermalen, bleiben Menschen unsichtbar auf Tabellen. Liest man jedoch, aber wer liest das noch? Vergast samt Familie, Kafkas drei Schwestern. Glücklich verheiratet, beschrieb die Mutter sie, sieht Fotos. Ist, als sei man gestern ihnen begegnet, die wie Mann, Kinder nie, noch in Hitlers Prag nicht, an Flucht gedacht. Kafkas Geliebte, da keine Jüdin nicht vergaßt, wurde in Ravensbrück tot gemacht. Gibt es eigentlich auch so etwas wie eine kapitalistische Friedenswirtschaft? Ich will es mal so zusammenfassen und sagen, die kapitalistische Friedenswirtschaft herzustellen, ist eine große Vision. Das sehen wir ja auch heute in der Entwicklung sozusagen der Rüstungswirtschaft, die enorm zunimmt, jetzt nicht mehr so sehr nur fürs Inland, sondern auch für Rüstungsexporte im Ausland. Das heißt, der Kapitalismus tendiert, neigt immer dazu, im Grunde genommen seine Probleme kriegswirtschaftlich zu lösen. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe, sozusagen unter kapitalistischen Bedingungen friedenswirtschaftliche Ziele bzw. Strukturen durchzusetzen. Dazu gibt es in der Tat auch ein Programm, das umschrieben werden kann mit der Rooseveltschen Politik, die gemacht worden ist Anfang der 30er Jahre im letzten Jahrhundert, aber vor allem auch maßgeblich umschrieben ist mit dem, was wir heute keynesianische Wirtschaftspolitik nennen. Eine Wirtschaftspolitik, die zurückgeht auf den großen englischen Ökonom John Maynard Keynes, der übrigens seine Kritik an der Fähigkeit des Kapitalismus, sein Problem der Arbeitslosigkeit aus eigener Kraft zu lösen, maßgeblich entwickelt hat aus den Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise. Gegenüber der jetzigen Massenarbeitslosigkeit wäre es doch sinnvoll, dass man ein Investitionsprogramm, ein öffentliches Investitionsprogramm mit ökologisch ausgerichteten Projekten realisiert. Wir haben sowas mal gehabt 1978 mit dem sogenannten Zukunftsinvestitionsprogramm. Damals sind übrigens Sanierungsmaßnahmen etwa des Rheins, etwa des Bodensees und vieles andere finanziert worden aus einem öffentlichen Programm. Das hat einerseits die Gesamtwirtschaft gestärkt, das hat zweitens Arbeitsplätze geschaffen und hat drittens sozusagen wichtige nachhaltige Effekte gehabt im Sinne sozusagen der ökologischen Überlebensfähigkeit. In die Richtung muss die Politik gehen. Die Kapitalseite hat es unheimlich gut entdeckt schon. Und die Ökonomen, die großen Rechtfertiger, die Propagandisten der Kapitalseite in meiner Ökonomenzunft, die haben das auch begriffen. Die sind deshalb so aggressiv gegen eine Art von aktiver Wirtschaftspolitik nach dem Muster von Keynes, weil sie wissen, dass die Privatwirtschaft dadurch bewusst durch die Art von öffentlicher Führungsrolle an Einfluss verliert. Wir müssen in die Machthierarchien des Kapitals eingreifen. Man muss auch den Mut haben, nicht bloß mal vorübergehend, wenn gerade mal sozusagen der Skandal am größten ist, die Deutsche Bank zu kritisieren, sondern man muss klar machen, auch aus der Erfahrung der Deutschen Bank sozusagen im Faschismus, dass hier auch Machtbeschränkung, Machteingrenzung erforderlich ist. Solange uns das nicht gelingt, eine Politik darauf auszurichten, können wir noch so die besten und guten Konzepte entwickeln, wir werden sie aber nicht realisiert bekommen. Niemandslandgeschichte. Die Kinder von Stalingrad. Das Leiden von Hitlers Lanzern in Stalingrad ist vieltausendfach beschrieben worden. Doch was wissen wir zum Beispiel über die Kinder von Stalingrad? So gut wie nichts. Erst viele Jahrzehnte nach dem Krieg haben Überlebende erstmals Kindheitserinnerungen an das grausige Los der Zivilbevölkerung festgehalten, mit Hilfe einer Deutschen. Mit ihren weißen Häusern und ihren üppigen Gärten, in denen Wein und Oleander und Nussbäume wuchsen, war Stalingrad, die Stadt an der Wolga, eine der schönsten im ganzen Land. Und die Lehrertochter Vera Scholobova, ein hübsches Mädchen mit blonden Zöpfen, führte ein glückliches und friedliches Leben. Bis zu jenem Schreckenssonntag im August 1942, als der deutsche Generaloberst Wolfram von Richthofen 1600 Einsätze gegen Stalingrad fliegen ließ und die blühende Stadt mit 1000 Tonnen Bomben in ein Ruinenfeld verwandelte. Greise, Frauen, Kinder, insgesamt 40.000 Menschen starben bei der Bombardierung durch 600 Flugzeuge vom Typ Junkers JU-88 und Heinkel HE-111 sowie Stukas. Von der 22-köpfigen Großfamilie, in der Vera ihre Kindheit verbracht hatte, überlebten nur 7 Personen das Inferno. Am Tag, als die Deutschen kamen, war das Mädchen 14 Jahre alt. Mehr als 60 Jahre danach ist das Grauen immer noch gegenwärtig. Meiner Tante wurde der Kopf von einem Geschoss abgerissen und auf einen Haken geschleudert. Dort verhakte er sich mit seinen prachtvollen Haaren. So schaukelte der Kopf und blickte mit toten blauen Augen auf die verkohlte Leiche ihrer Tochter Tanja. Die 7-jährige Milotschka verblutete und starb in den Armen ihrer verwundeten Mutter, erinnerte sich die Rentnerin. Meine kleine Freundin Tanja Popova verbrannte im Haus zusammen mit ihrem Brüderchen und der Großmutter, und ihre Mutter verlor den Verstand ob dieser Erschütterungen. Stalingrad. Dieses Wort gemahnt Deutsche vor allem an das Schicksal ihrer von Hitler im Stich gelassenen 6. Armee. Russen wiederum rühmen die Heldentaten der Roten Armee bei der Wiedereroberung der schon verloren geglaubten Stadt. So oder so, Taten und Untaten der Soldaten beiderseits der Front waren und sind Thema Dutzender von TV-Serien, Filmen und Büchern. Einen weißen Fleck im Bewusstsein der meisten Deutschen bilden hingegen die Leiden der Zivilbevölkerung in der Hölle von Stalingrad. Kaum jemand weiß etwas über das Schicksal jener Kinder, die im Bombenhagel ihre Familie verloren, oder über die Halbwüchsigen, die in Viehwaggons nach Deutschland deportiert wurden, wo sie in Kleidung mit der Aufschrift Ost, O-S-T in großen Lettern, hinter Stacheldraht verhauen, für Hitlers Rüstungsindustrie arbeiten mussten. Viele Opfer von einst sehen sich, ähnlich wie ausgebombte Deutsche, bis auf den heutigen Tag außerstande, das unsägliche Grauen der Jahre 1942-43 in Worte zu fassen. Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter plagte nach ihrer Heimkehr nach Russland Angst vor Diskriminierung. Nach der absurden Logik der Stalinisten standen alle, die lebendig in Feindeshand geraten waren, unter Kollaborationsverdacht. Die Ostarbeiter galten als Volksverräter, durften nicht studieren und mussten mit Hungerlöhnen auskommen. Heute beziehen sie Hungerrenten. Erst im Alter haben einige jener Frauen und Männer, die als Kind die Schrecken von Stalingrad erlebten, ihr Schweigen gebrochen. Dass sie sich dazu entschlossen haben, ist einer Deutschen zu verdanken, der Kölnerin Frauke Eickhoff, Jahrgang 1940 vom Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Köln und Wolgograd. Wolgograd heißt das auf Blut und Knochen hastig wieder aufgebaute einstige Stalingrad seit der Entstalinisierung Russlands in den 60er Jahren. Im Auftrag ihres kirchennahen Kölner Vereins, der auch Schülerreisen und Spendenaktionen für die Wolgastadt organisiert, bat Eickhoff russische Zeitzeugen, ihre Erinnerungen niederzuschreiben. 50 Rentnerinnen und Rentner lieferten Beiträge für eine Veröffentlichung mit dem Titel »Und die Wolga brannte«. An dem Tag, als die deutschen Bomben auch die petrochemischen Anlagen am Ufer des russischen Schicksalsflusses zerstörten, erinnert sich Lydia Serebirakova. »Das Öl fing Feuer, Mama packte mich, rundherum Stöhnen, Hilferufe, Explosionen und das Heulen der Flugzeuge. Das Ufer war ein Ufer des Todes.« Die einen klammerten sich an Booten fest, die anderen an Brettern. Fast alle Zeitzeugen erzählten von den Hungersnöten in der umkämpften Stadt. »Wir ernährten uns von verbranntem Weizen, den meine Eltern unter Lebensgefahr besorgten«, notierte Galina Kalinina. »Wasser holten sie aus den Gräben, es war bitter und eklig. Es wurde einem schlecht davon, und meiner Schwester rann sogar Blut aus dem Hals.« Die Familie von Konstantin Simin lebte nur von Rinderhäuten. »Wir schnitten die Haut in Stücke, senkten die Borsten über dem Herd ab, dann kochten wir daraus eine Suppe. Wenn sie kalt wurde, hatte sie eine dunkle, schwarze Farbe.« In den Trümmern der verwüsteten Stadt machten die Kinder beim Holzsuchen grausame Entdeckungen. Die kleine Vera fand eine schwarzblaue weibliche Hand mit vertrockneter Haut. Anscheinend hatte die Frau versucht, sich aus den Mauern des Hauses zu befreien, die sie bedeckten, aber sie hat es nicht geschafft. Die Erinnerungen der russischen Autoren an Begegnungen mit deutschen Lanzern beeindruckten durch Genauigkeit und differenzierte Darstellung, urteilt Frauke Eickhoff. Das Grauen der Schlacht wird ebenso geschildert wie Beispiele menschlicher Gesten. Wladislaw Mamontow beschreibt, wie er als Kind deutsche Soldaten um ein Stück Brot anbettelte. Einer habe gerufen, »Weg, weg, russisch Schwein!« Ein anderer aber warf uns die Reste seines Butterbrots hin. Im Handumdrehen hatte ich das Stückchen heruntergeschluckt. Im Mund blieb lange der Geschmack des salzigen, fettgetränkten Stückchens Weißbrot. Als Hitlers Soldaten eingekesselt von der Roten Armee schließlich selbst zunehmend unter Dauerfrost und Nachschubmangel litten, habe sich ihr Verhalten geändert, schreibt Konstantin Simin. Die Deutschen, verlaust, verhungert, durchgefroren durch die Kälte und den starken Wind, wurden wie wilde Tiere. Alle warmen Sachen, die sie den Bewohnern abnehmen konnten, nahmen sie für sich. Trotz der düsteren Erfahrungen, urteilt Frauke Eickhoff, spreche aus vielen Briefen eine große Bereitschaft zur Versöhnung. Dieser Einstellung begegneten ihre Mitstreiter vom Partnerschaftsverein schon bei vielen ihrer Begegnungen mit Volgogradern. Wenn die Erinnerung hochkommt, spritzen die Tränen. Aber dann wird man in den Arm genommen. Diese Wärme, diese Herzlichkeit. Die Kinder von Stalingrad ist ein Artikel von Herrn Jochen Bölsche, erschienen im Spiegel-Spezialheft Nummer 2 2005, Hitlers Krieg. 6 Jahre, die die Welt erschüttern. Gott hat uns verlassen! Schweigeminute zu Ehren der Toten. Die Sowjetunion hatte während des Zweiten Weltkriegs die meisten Verluste zu beklagen. Hurra! Дорогие слушатели, это радиопрограмма «Нименсленд», и я, Яна, из России, из Ростова-на-Дону. Straßen waren, erst durch Schnee und im Mittelfeld. In Deutschland in das Grab geführt, im Eisner Tod, zu Eisner Schaden, im Frühling sich jetzt gerührt. Ihr wollt die Starke sein, auf denen bricht der Wind. Der Tod in eurer Hand, kein neues Opfer wird. In jedem Augenblick siehst du den Tod herbei. Ich hoffe jeden Tag, man sich von dir befreit. Das Thema Krieg und Frieden ist in einer kapitalistischen Kriegswirtschaft nie beendet. Wir hatten gerade schon zwei Beiträge gehört zu diesem Thema. 70. Jahrestag, 9. Mai. Vor 70 Jahren endete offiziell der Zweite Weltkrieg. Andere Quellen sprechen vom 8. Mai, aber das ist auf die Zeitverschiebung zwischen Berlin und Moskau zurückzuführen. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Hallo. Guten Morgen. Ja, ja. 8., 9. Mai haben wir heute, vor einer Woche ungefähr, der 1. Mai, dann noch eine Woche vorher, der 25. April, die Nelkenrevolution in Portugal. Und übrigens, vor ein paar Tagen erst hat dann der Barca die Bayern praktisch eliminiert aus der Champions League. Also wichtige, interessante Sachen. Mal sehen, was nächste Woche ist, ob dann irgendwie wir hier eine Nachricht produzieren in Katalonien. In zwei Wochen sind auch die Wahlen hier zum Rathaus. Da habe ich auch einen kleinen Bericht vorbereitet über eine sehr ungewöhnliche, sehr neue Partei. Ganyem Barcelona. Wollen wir Barcelona gewinnen? So könnte man das vielleicht übersetzen. Die Riesenmeldung am heutigen Samstag, dem 9. Mai, ist natürlich die Militärparade in Moskau. Da gibt es interessante Unterschiede. Ich habe hier mal das Foto aus der ARD Tagesschau-Seite. Da sieht man die Militärparade von der Straßenperspektive. Man sieht also auf Augenhöhe einen Trupp von Offizieren. Die marschieren da über die Straße. Im Hintergrund jede Menge Truppen. Dann sieht man an den Seiten, an den Straßenseiten, sind gewaltige, riesige Pappschilder aufgestellt mit Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise vom Ende. Man sieht zum Beispiel ein gewaltiges Riesenposter von der Befreiung von Auschwitz. Dann sieht man gefangene Auschwitz-Häftlinge, die befreit werden von Sowjetsoldaten. Ein großer Teil der Soldaten marschiert übrigens mit der Hammer- und Sichelfahne, ein anderer Teil mit der russischen Fahne, weiß, blau, rot. Das ist die Seite der ARD. Die junge Welt bringt ein anderes Foto. Die junge Welt bringt ein Foto, da sieht man die Gesichter von Soldaten, die schauen Augen geradeaus, die schauen also nach oben und halten ihre Sturmgewehre. Und im Hintergrund sieht man eine Art Sowjetstern, ein großer Sowjetstern mit Hammer und Sichel im Zentrum. Das ist das Foto von der jungen Welt. Das Foto im Spiegel ist wieder von einem ganz anderen Kaliber. Da sieht man so eine riesen Truppenansammlung. Die sind in Blöcke, in geometrische Blöcke formiert. Dazwischen ist ein Weg frei, wo ja, riesige Limousinen fahren. Und das Ganze sieht ein bisschen ja, wie eine normale Truppenparade aus. Das Neue ist natürlich nur, es ist die größte Truppenparade in der Geschichte. Nicht nur Russlands, sondern überhaupt in der Militärgeschichte. Unter extremen Sicherheitsvorkehrungen hat in Moskau die größte Militärparade in der russischen Geschichte begonnen. Präsident Putin verfolgt die Waffenshow gemeinsam mit Staatsgästen und Kriegsveteranen. Westliche Politiker machen sich rar. Westliche Politiker haben da ja auch nicht viel zu melden. Die unterstützen ja im Moment wieder die Neofaschisten in der Ukraine und faschistische Truppen. Da werden sie den Teufel tun und nach Moskau reisen, oder? Jetzt sind sie beleidigt und wollen dann eben den Putin nicht aufwerten durch ihren Besuch in Moskau. Aber zu diesem letzten Bild da aus dem Spiegel, woran das auch so ein bisschen erinnert, sind ja die Aufmärsche der Wehrmacht, sagen wir, in den 30er Jahren schon. Ne? Ja, ja. Von der Ästhetik her, ne, sieht es so ein bisschen so aus. Ne? Das lag mir auch auf der Zunge, das sieht natürlich voll riefenstallmäßig aus. Ich wollte es aber nicht sagen, weil es in diesem Kontext vielleicht nicht passt oder höchstens im eingeschränkten Sinne, dass man sagen kann, okay, Militärparaden gleichen sich in allen Regimen, in allen Ländern, ob das Regime nun sich demokratisch nennt oder faschistisch oder freiheitlich oder sonst wie. In den USA werden Militärparaden auch nicht anders aussehen, in Nordkorea auch nicht. Und wenn die Bundeswehr aufmarschiert, wenn es einen Anlass gibt oder gäbe, dann sieht das wohl auch nicht anders aus. So ist nun mal die militärische Welt aufgebaut. Da werden Menschen, junge Männer, in Blöcke gefasst. Die werden gedrillt, abgerichtet, die gehen im Zackschritt. Augen links, Augen rechts, wie Roboter, kann man sie herumkommandieren und man kann sie dann mit ganz einfachen Kommandos vorwärts, Marsch, Marsch, in Marsch setzen, anlegen Feuer. Man kann also gewaltige Massen von jungen Männern dazu zwingen, auf einen Feind zu schießen, den niederzuwälzen, und dann kann man vielleicht, wenn man gesiegt hat, auch die Stadt für ein paar Tage zum Plündern freigeben, was natürlich auch passiert ist. Das ist eben die Militärmaschine. Auch die Texte und Kommentare unterscheiden sich natürlich. In Russland haben heute Morgen die offiziellen Feiern zum 70. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland begonnen. Mit Paraden und Trauermärschen erinnerten am Samstag zuerst die Regionen Kamtschatka und Sachalin im äußersten Osten des Landes, der Erde, an die Kriegsopfer. Die mit Abstand größte Militärparade des Landes beginnt um 10 Uhr, die hat also vor einer halben Stunde begonnen. In Moskau. Bei der größten Waffenschau der russischen Geschichte sollen mehr als 16.000 Soldaten über den Roten Platz marschieren. Die Parade wird vom russischen Präsidenten Wladimir Putin abgenommen. Zu Gast sind auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, unter anderem der kubanische Präsident Raúl Castro und sein venezolanischer Amtskollege Nicolás Maduro. Und die ARD kommentiert hierzu, es ist die größte Waffenschau der russischen Nachkriegsgeschichte. Bei der Moskauer Parade zum 70. Jahrestag des Kriegsendes defilieren 16.000 Soldaten vor Präsident Putin und zahlreichen Gästen. Spitzen der EU und USA bleiben der Veranstaltung jedoch fern. Die USA versuchen, uns einen Schlag zu versetzen. Und zwar da, wo es uns moralisch besonders empört. Man versucht sozusagen, die Rolle unseres Staates beim Sieg über den Narzissmus herunterzuspielen. Es herrscht Krieg zwischen dem sogenannten Freien Westen und dem sogenannten bösen, im putinschen Würgegriff sich befindenden Russland. Osten eben, wie gehabt, kalter Krieg. Das Minsker Abkommen über einen Waffenstillstand in der Ukraine ist sehr brüchig. In der Gegend um Mariupol wird gekämpft. Derweil versorgen die USA Kiew mit militärischem Gerät und entsenden Ausbilder. Davon profitieren auch extrem rechte Freikorps-Bataillons. Gegenwärtig entscheidet sich in Mariupol, ob der Waffenstillstand von Minsk hält oder ob der verheerende Krieg im Osten der Ukraine weitergeht. Obwohl die am 15. Februar vereinbarte Waffenruhe zu einer deutlichen Verringerung der Kampfhandlungen geführt hat, meldet die ukrainische Armee für die Stadt am Asowschen Meer und Umgebung fast täglich Artillerieduelle und Gefechte. Werfen wir mal einen kleinen Blick zurück in die Geschichte. Vor mehr als 7 Jahrzehnten gingen an diesem Ort kriegerische Aktivitäten zu Ende. Mariupol wurde am 10. September 1943 von den Truppen der Roten Armee im Zuge der Donbass-Offensive befreit. Das zweijährige deutsche Besatzungsregime war damit beseitigt. Hier hatten sich wichtige Dienststellen der deutschen Wehrmacht, Stäbe von Einheiten sowie ein Heeresverpflegungsmagazin befunden. Im Zuge der Besatzung und der Kämpfe hatte die Stadt schwere Zerstörungen erlitten. Ein großer Teil der jüdischen Gemeinde Mariupols, etwa 11% der Bevölkerung, war dem Holocaust zum Opfer gefallen. Ukrainische Faschisten und deutsche Wehrmachtsoffiziere und SS durchkämmten systematisch die Stadtviertel und trieben Menschen jüdischer Herkunft wie Vieh zusammen und schlugen sie zum großen Teil auf der Straße tot wie Hunde. Das sollte man auch nicht vergessen, wenn man über den Zweiten Weltkrieg spricht und wenn man über das Fernbleiben von westlichen Politikern bei der Moskauer Militärparade spricht. Viele Bürger waren zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden. Zu Beginn der Besatzung durch die Wehrmacht hatte man etwa 241.000 Einwohner gezählt. Ende 1943 lebten nur noch 85.000 Menschen in der Stadt. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Mariupol eine ukrainisch-griechisch geprägte Stadt gewesen. Nach dem Sieg der Roten Armee siedelten sich hier Menschen aus der ganzen Sowjetunion an. Viele Bürger waren daher auch nach der Auflösung der UdSSR der Meinung, dass sich ihre Identität nicht durch eine Entscheidung entweder für Russland oder die nunmehr selbstständige Ukraine definieren lässt. Sie wollten weder durch die ungeliebte Kiewer Zentralregierung vertreten werden, noch die als provisorisch empfundene Donetsker Volksrepublik DVR anerkennen. Viele hoffen mittlerweile, dass die russische Armee kommt und für Ruhe sorgt. Mariupol ist vor diesem Hintergrund ein aus der Zeit gefallenes Stück Sowjetunion. Aber erneut wird um die Stadt in der Oblast Donetsk gekämpft. Der in Minsk vereinbarte Abzug schwerer Waffen wurde von der ukrainischen Armee und dem an der Seite operierenden extrem rechten Freikorpsbataillon Azov nicht umgesetzt. Denn in Mariupol und Umgebung, vor allem in dem Ort Chirokine, sollte gelingen, was sich Anfang des Jahres bei Donetsk und dem Kessel von Debaltseve als unmöglich erwiesen hatte, die Erringung einer zumindest punktuellen militärischen Überlegenheit über die Verbände der international nicht anerkannten DVR. Ja, also zu diesem Thema da auf der einen Seite 70. Jahrestag vom Kriegsende und dann bis hin zur Ukraine, was das miteinander zu tun hat, hat ein gewisser Oskar Lafontaine jetzt gestern oder vorgestern im Bundestag eine Rede gehalten, wo er eigentlich sehr schön zusammenfasst die Dinge, die dazu zu sagen sind. Also das beginnt so: Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, schrieb einst der Aufklärer Voltaire. Aber wer hat sich da auf was geeignet? Und dann redet er weiter und sagt, Marx und Engels helfen da weiter. Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Und dann finde ich sehr gut, dann geht er also nicht her, ist ja verschrien als Linker und so. Und dann geht er also nicht her und zitiert dann die Klassiker, außer jetzt in diesem Fall Marx und Engels, sondern er zitiert, um seine These zu untermauern, einfach angesehene Bürger und so. Und dann den ersten, den er erwähnte, ist Richard von Weizsäcker, der vor 30 Jahren schon mal zum gleichen Thema eine Rede gehalten hat, nämlich 1985, wo dann Weizsäcker sagt, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Also das ist ja schon mal nett, dass die da, oder mindestens Weizsäcker damals noch mit Befreiung, das Wort Befreiung benutzt haben und nicht etwa Zusammenbruch oder Niederlage oder so, ja. Weiter, Zitat Weizsäcker, wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr am Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte. Wer seine Ohren und Augen aufmachte, wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten. Und als Originalton Weizsäcker 1985 und nach dieser Rede hat dann offenbar Willy Brandt zu Oskar Lafontaine gesagt, ach, das habe ich schon so oft erzählt. Aber es ist wohl etwas anderes, wenn ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier, also Weizsäcker, oder ein ehemaliger Immigrant, also Willy Brandt, so etwas sagt. Das deutsche Bürgertum, jetzt wieder Lafontaine, das deutsche Bürgertum, das sich von einigen Ausnahmen abgesehen, die Nazis weder 1933 noch in den folgenden Jahren ernsthaft entgegengestellt hatte, bewertete das Ende des Zweiten Weltkriegs anders als die Arbeiterbewegung, die schon vor 1933 und während der Nazi-Diktatur Widerstand geleistet hat. Ja. Und dann bringt er diese Beispiele eben aus der Frühzeit, der Frühzeit und danach immer noch, der Situation in Westdeutschland und sagt, spricht über den Geschichtsunterricht in den Schulen, wo eben nur geredet wurde über Stauffenberg oder Widerstand von überzeugten Christen, Geschwister Scholl und München. Und weiter sagt dann Lafontaine, vom Kampf und den Leiden der Arbeiterbewegung, von den Gewerkschaften, Kommunisten, Sozialdemokraten, die in die Konzentrationslager gebracht wurden, war weniger die Rede. Auch von dem Schreiner Georg Elzer, der schon am 8. November 1939 bei einer Kundgebung im Münchner Bürgerbräukeller ein Attentat auf Hitler und die Führungsspitze versuchte, davon haben wir in der Schule nichts gehört. Ja, das hat man uns immer versteckt. Ich kann mich auch erinnern, auf dem Gymnasium hatten wir im Geschichtsunterricht ungefähr 3 Jahre Griechenland, 4 Jahre Rom, dann ein halbes Jahr Mittelalter und dann noch ein paar Wochen Drittes Reich. Und von ermordeten Gewerkschaftlern oder ermordeten Kommunisten oder Anarchisten von Erich Mühsam hat man nie etwas gehört. Wenn es hochkam, Stauffenberg natürlich. Und das war es auch schon. Ja, also das in der Schule und dann natürlich im eigenen Elternhaus auch so. Ja, wie konnte es dazu kommen? Ja, das war dann halt so nach dem Ersten Weltkrieg und dann ist man da so reingeschlittert und so, ja. Und das war eben, was uns damals eingebläut wurde. Ja. Ja, es wurde hingestellt wie eine Naturkatastrophe, an der man nichts machen konnte. Und dann kam natürlich ein starker Mann und hat dann das deutsche Volk betrogen. Mit dieser Führertheorie haben sich auch leider natürlich viele Menschen aus unserer Eltern- und Großelterngeneration selbst betrogen, indem sie eben nachher dieser Führertheorie nochmal aufgesessen sind. Ich würde sagen, zum Wachmachen ein bisschen was Punkrockiges in diesen doch immer noch relativ frühen Vormittagsstunden. Es ist mal gerade 20 vor 11. Das ist nichts für hartgesottene Wochenend-Fetengänger und Leute, die gestern schon angefangen haben zu feiern oder auszugehen. Also, zum Wachwerden, Fehlfarben. Fortschritt, was Wegwerfstar von morgen. Etwas Fitness vor dem Fall und dann werden die Freunde bezahlt. Es mag ja wirklich schlimm sein und es tut mir vielleicht leid, aber zum richtig gut sein, da hab ich keine Zeit. Verarschung ist die Regel, keine Wahrheit ohne Ekel, nur der Schlaue zahlt nicht viel, wer weiß schon, was er will. Sind Geschäfte schnell zu machen und verkaufen sich die Waffen. Es mag ja wirklich schlimm sein und vielleicht tut es mir leid, aber zum richtig gut sein, da habe ich keine Zeit. Es mag ja wirklich schlimm sein und vielleicht tut es mir leid, aber zum richtig gut sein, da habe ich keine Zeit. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Hier in dieser Stadt tut sich im Moment ganz ordentlich etwas. Es gibt eine Partei, die nennt sich Ganyem Barcelona. Gewinnen wir Barcelona? Am 24. Mai ist Wahltag hier in Spanien. Kommunalwahlen stehen an. Gewählt werden die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und die Volksvertreter in den Rathäusern der Städte und Gemeinden. Ich war am Donnerstagabend dieser Woche auf einer Wahlveranstaltung der relativ neuen Partei Ganyem Barcelona, die wiederum Teil ist von einem großen Wahlbündnis, das heißt Barcelona en Comú. Da sprach die charmante Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin Ada Colau. Frau Ada Colau ist Menschenrechtsaktivistin und Begründerin und Sprecherin seit 4 Jahren der Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Das ist die Plattform der von den Hypotheken betroffenen Menschen hier in Barcelona. Ich übersetze einmal einige wichtige Passagen ihrer Wahlkampfrede. Wir wissen, dass die heute an der Macht sind, sehr gut organisiert sind. Sie haben die Macht schon lange und können sie straffrei ausüben. Und es ist offensichtlich, jetzt, wo Sie sehen, dass wir Bürger und Bürgerinnen uns organisieren, dass die Macht es uns nicht leicht machen wird. Sie nennen uns Idealisten, Gutmenschen, nette Aktivisten. Sie nennen uns Systemkritiker, Alternative. Und sie werden versuchen, uns lächerlich zu machen, zum Schweigen zu bringen, zu kriminalisieren. Sie behandeln uns als Eindringlinge. Dabei müsste es in der Demokratie doch eine gute Nachricht sein, dass wir Bürgerinnen und Bürger kundtun, was wir wollen und wie wir das wollen. Das ist Demokratie. Alles andere ist Wortgeklingel. Wir sind keine Eindringlinge. Wir sind Protagonisten. Wir wollen Protagonisten sein in dieser Stadt und die demokratische Revolution ist auf dem Vormarsch. Sie sagen, wer seid ihr? Wir sind nicht so arrogant zu sagen, wir sind alle. Aber wir sind die Leute von der Straße, die einfachen, normalen Leute, die jeden Tag mit ihren Nachbarn sprechen. Im Gegensatz zu den professionellen Politikern benutzen wir jeden Tag die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir gehen jeden Tag auf unsere schlecht bezahlten Jobs und arbeiten. Und wir sehen, was jeden Tag los ist auf der Straße und in den Betrieben. Und deshalb kennen wir den Puls des Lebens der Leute hier in dieser Stadt besser als viele Politiker, die von der Realität keine Ahnung haben. Wer sind wir? An erster Stelle will ich einmal sagen, Frauen. Viele Frauen, unterrepräsentiert in den Entscheidungsgremien der Politik. und überrepräsentiert in der Arbeitswelt, die das Leben erst möglich macht, den Reichen sowie den Armen. Wir sind die Nachbarinnen und Nachbarn, die Leute hier aus den Stadtvierteln, die die besten Errungenschaften in dieser Stadt erst möglich gemacht haben. Ohne sie hätte es die Kämpfe zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in den einzelnen Stadtvierteln überhaupt nicht gegeben in den letzten Jahrzehnten. Und wir sind dieselben Leute aus den Stadtvierteln hier, die sich organisieren, damit wir uns gemeinsam den verheerenden Zerstörungen entgegenstellen, die die Institutionen zusammen mit den faktischen ökonomischen Mächten erzeugen. Wir sind auch die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Leute, die zusehen müssen, dass sie irgendwie bis zum Monatsende hinkommen. Denn wir leben nicht von Renten. Wir sind auch die Arbeitslosen und arbeitslosen Frauen. Und wir haben ein Recht auf eine Sozialrente, denn wir haben ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Wir sind auch diejenigen, die die Ökonomie der Zukunft hochhalten. Diejenigen, die die kleinen Läden verteidigen, die Tradition, die soziale und solidarische Ökonomie, die Genossenschaften, die eine nachhaltige Wirtschaft gegenüber der Spekulationswirtschaft verteidigen, gegen die Raubtiere, Plünderer und Multikonzerne, die hier nach Barcelona kommen, absahnen und die Gewinne in die Steuerparadiese abziehen. Wir sind auch die Lehrerschaft, Erzieher und Erzieherinnen, das Personal aus dem Gesundheitssektor, die in Zeiten der Kürzungen die Grundrechte der Menschen auf soziale Versorgung bedroht sehen, in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und Universitäten und die jeden Tag aufopfernd und professionell ihre Jobs machen, um das Grundrecht der Bevölkerung auf ärztliche Versorgung zu garantieren. Wir sind auch die Migranten und Migrantinnen, die ihre Rechte einfordern. Kein Mensch darf illegal sein. Wir gewinnen Barcelona. Wir werden die Verhaftungszentren schließen, ein Schandfleck, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Wir sind auch die Arbeiter und Arbeiterinnen der städtischen Betriebe, die massenweise zu uns kommen, denn sie haben es satt, wie ihre Arbeit missbraucht wird. A les nostres escoles i universitats, molt per sobre de les seves obligacions contractuals, estan deixant-se la pell per garantir els drets de tots i de totes. Gràcies. Som les persones migrants. Les persones migrants aquí no se'ls hi reconeixen drets i aquí cap persona pot ser il·legal. I guanyarem Barcelona perquè volem tancar el centre d'internament. Un forat de la vergonya, un forat que nega els drets humans i no pararem fins tancar el centre d'internament. I farem tot el que calgui perquè totes les persones migrants siguin ciutadans de primera i no només tinguin els drets socials garantits, sinó que tinguin garantida la participació política a tots els nivells. Ada Colau ist übrigens Aktivistin für Menschenrechte und sie gehört mit zu den Begründern dieser Plattform der Betroffenen von den Hypotheken, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, eine richtige Pest, die hier in diesem Land herrscht. Das ist die Zwangsräumungspest, die an Menschen vorgenommen wird, die mal einen Monat oder zwei Monate ihre brutale Hypothek nicht zahlen können. Frau Ada Colau ist da vorneweg die Kandidatin. Dann gibt es Menschen wie Gerardo Pisarello, der ist Doktor der Rechte und Professor für Verfassungsrecht hier an der Uni. Dann Frau Laia Ortiz, die ist ebenfalls Politologin an der Uni beschäftigt. Jaume Asens, ein Philosoph für Recht und Philosophie. Auch an der Uni. Es gibt also eine Menge von gebildeten Akademikern. Frau Janet Sanz, Licenciada en Dret Ciencias Politiques, die ist also auch im politischen Recht geschult. Dann gibt es natürlich auch ganz einfache Leute aus dem Volk, die keine akademischen Titel haben, wie zum Beispiel Frau Laura Perez, die ist internationale Mitarbeiterin in einer Hilfsorganisation und engagiert sich in einer Organisation, die gegen die Gewalt gegen Frauen kämpft. Dann gibt es den Gewerkschafter von der Telefonica, Josep Bell, Arbeiter. Dann gibt es die Schriftstellerin Gemma Lienes, dann Marc Coll, Filmregisseur. Kiko Pi de la Serra, den kennt hier jeder, das ist ein bekannter Liedermacher hier in Katalonien. Maria Salvo, die ist eine antifrankistische Aktivistin. Josep Fontana, der ist Geschichtswissenschaftler. Ein paar Zahlen, die uns zu denken geben sollten. 116.000 Arbeitslose sind hier in der Stadt registriert. 116.000, das ist ein gewaltiges Heer an beschäftigungslosen Menschen. 5.000 Familien befinden sich in Barcelona in der absoluten Armutssituation. 53 Stadtviertel von Barcelona haben ein Niveau, ein Durchschnittsniveau von einem Familieneinkommen, das unter dem Durchschnitt liegt. Der Unterschied zwischen den reicheren Familien der oberen Stadtviertel und den ärmeren beträgt im Durchschnitt weit über 500%. 40% der Jugendlichen in dieser Stadt haben keine Arbeit. 20 Zwangsräumungen täglich, Achtung, täglich, jeden Tag werden mit brutaler Polizeigewalt 20 Familien aus ihren Häusern gezerrt, geprügelt, gezogen und auf die Straße gesetzt. Über 100.000 Personen leiden an sogenannter Energiearmut. Das nennt man hier La Pobreza Energética. Die können also weder heizen noch kochen, noch haben sie Geld genug, um Licht zu machen in ihren Häusern. Über 3.000 kleine Läden wurden in den letzten 5 Jahren geschlossen bzw. mussten schließen, weil die Krise sie direkt betroffen hat oder weil sie die hohen Mieten nicht mehr zahlen konnten. 3.500 Menschen sind gestorben, weil ihnen die geeignete medizinische Versorgung nicht zugute kam durch die brutalen Kürzungen im Gesundheitsbereich. 3.500, also ein Massenmord an der Bevölkerung durch die Kürzungen im Gesundheitsbereich. Musik. 10 Jahre beträgt der Unterschied zwischen der Lebenserwartung, die Menschen in den reichen Vierteln Barcelonas haben, und Menschen in den armen Vierteln. Das heißt, in den reichen Vierteln leben die Menschen ungefähr 10 Jahre länger als in den ärmeren Vierteln der Stadt. 5.400 Kinder wurden von den Schulen ausgeschlossen, können nicht mehr zur Schule gehen, weil die Schulen teilweise privatisiert wurden und das Schulgeld erhöht wurde und die Eltern das nicht bezahlen können. 30% aller Frauen haben im Laufe des Lebens hier in Barcelona machistische Gewalt erfahren oder sind auf der Straße oder zu Hause angegriffen, vergewaltigt oder zusammengeschlagen worden von ihren sogenannten Lebenspartnern bzw. von Männern. 47.562 ältere Frauen leben alleine und haben niemanden, der sich um sie kümmert. 702 Euro beträgt der durchschnittliche Mietpreis hier in Barcelona für eine kleine Wohnung. Und die Gehälter der Frauen sind im Durchschnitt 26% niedriger für die gleiche Arbeit, die Männer tun. Gut, in dem Programm von, ich habe jetzt ein bisschen die dunkle Seite mal verlesen hier in Barcelona, die Partei Ganyem Barcelona in ihrem Propagandamaterial auch sehr toll rauskehrt. Und dann gibt es natürlich die Lösungen. Dann gibt es den Katalog, was sie machen werden. Wir werden da gleich mal reinhören. Werner, du wolltest einen Kommentar dazu machen? Ja, zu dem Beispiel, den du gerade genannt hast, mit Zahlen und so, wenn zum Beispiel die Reichen in den besseren Stadtvierteln im Durchschnitt 10 Jahre länger leben, die stellen sich natürlich nicht so hirnlose Fragen wie zum Beispiel, ja, ist das denn gerecht oder so? Aber ich glaube schon, dass die das wissen, ja. Und was die sich dann vielleicht fragen, ist ja, wie kommt's denn, dass die anderen, die also 10 Jahre weniger leben, dass die nicht auch so intelligent sind wie wir, ja? Also wir zum Beispiel, wir wissen, dass man auf die Gesundheit achten muss und deshalb schließen wir eine private Krankenversicherung ab und zahlen für jedes Familienmitglied, weiß ich, 150 Euro oder so. Wenn die nicht so alt werden wie wir, die sind ja selber schon, warum machen die das nicht auch? Ja? So denken diese Leute. Ja, die denken, man sollte versuchen, alles mit unternehmerischer Freiheit zu gestalten, Da ist ja ein großer Markt und man sollte auch die ganzen Lebensfunktionen, die ein Mensch so in seinem Leben braucht, den Gesetzen eines Marktes unterwerfen und in private Unternehmerhand geben. Dann wird der Markt es schon richten. Mit dieser brutalen, eigentlich dummen Ideologie kommen viele von diesen Leuten daher und versuchen nun, dem Volk zu verkaufen, was das Volk eigentlich nicht braucht, nicht will und auch gar nicht einsieht, weil wir zahlen ja alle Steuern für die öffentliche Gesundheitsversorgung, öffentliche Transporte, für Schulwesen, für alles, was eigentlich ein Staat verpflichtet ist, für seine Bürger zu tun. Diese Ada Colauda, die jetzt also Kandidatin ist für die Bürgermeisterwahlen, die ist ja bekannt geworden, erst in den letzten Jahren, eben wie du gesagt hast, in dieser Plattform gegen die Zwangsräumung. Da hat die sich jahrelang ungeheuer engagiert und eben auch oft Erfolg gehabt. Also haben oft erreicht, dass die Zwangsräumung verhindert werden konnte. Und erst dann war ja klar, ne? Also alle die Probleme, auch was im Gesundheitssystem ist und generell Arbeitslosigkeit, alles hängt ja miteinander zusammen. Alles hat ja im Grunde die gleiche Ursache und das hat sie dann und andere eben veranlasst, sich jetzt nicht nur konkret gegen die Zwangsräumung zu wenden, sondern eben wirklich eine eigene Kandidatur hier für das Bürgermeisteramt in Barcelona aufzustellen, um eben endlich diesen Herrn Trias da wegzukriegen, der von der Regierungspartei von CiU ist, Convergencia y Unión. Und dann haben die sich zusammengeschlossen eben zu dieser ja, Partei, sagen wir mal, Guanyem, wir gewinnen, wir werden gewinnen. Und dann kam so ein Listillo daher, der hat dann auf seinen eigenen Namen diesen Namen registrieren lassen und deshalb mussten die sich jetzt für diese Wahl umbenennen und deshalb heißt das jetzt Barcelona en Comú. Also ich muss sagen, ich werde die wählen. Wir Ausländer hier, wir dürfen ja großzügigerweise bei Gemeindewahlen, Municipalwahlen unser demokratisches Recht ausüben. Und ich habe also keinerlei Hemmungen, da teilzunehmen und die zu wählen. Also ich bin der Meinung, bei solchen Wahlen, bei Municipalwahlen, da kann man schon mal wählen gehen, ohne seine Seele zu verlieren oder zu verraten. Das klingt aber sehr dramatisch, wie du das sagst, deine Seele. Ich dachte, du wärst gar nicht religiös, Werner. Auf einmal hast du deine Seele entdeckt, die du an den Teufel dann verkaufst. Ja, das ist noch die Folge meiner christlichen Erziehung. Ja, da ist noch was. Gut, ich denke mir, dass wir alle wählen sollten, besonders bei so wichtigen Dingen, solange wir das noch können, wie was passiert vor unserer Haustür, weil wir ja alle in dieser Stadt leben und arbeiten und oder auch nicht arbeiten, die keine Arbeit haben, weil wir hier die Straßen benutzen, weil wir essen wollen, weil wir trinken wollen, weil wir uns hier vergnügen wollen, weil wir hier alles machen, was Menschen so tun und weil es immer mehr Geschäftshaie gibt, die versuchen, diese Stadt in eine reine Businessstadt zu verwandeln. Ein reines Business soll alles werden. Jede Lebensfunktion, die der Mensch irgendwie hat, soll geschäftlich ausgenutzt und ausgebeutet werden. Und nachher hat man dann nur noch so eine Art Potemkinsches Dorf, so eine Art Las Vegas Fun City für ein internationales Touristenheer und für die internationalen Investoren. Ich glaube, es ist ein Punkt erreicht, und das hat Ada Colau auch ganz deutlich gesagt, der die Leute sagen lässt, basta, ja, wir haben genug, wir haben die Schnauze dermaßen voll von euch Gesindel, sie sagt das natürlich nicht so, sie sagt das sehr elegant, von euch Geschäfte machen, von euch Haien, die uns alles versuchen rauszuziehen und zu verkaufen. Und das ist wirklich, sagen wir mal, ein großes Verdienst von dieser Frau, dass sie da so radikal und so klar spricht zu den Leuten. Ja, vielleicht noch ein Wachmacher. Und dann kommen wir irgendwann schon, ja, zu den Katastrophen. Aber Moment, ich sehe gerade, die Videos beginnen hier langsam zu funktionieren. El Run Run. Der Run. Der Run Run. El Run Run. La gente sencilla, la gente común. Das ist das Wahlkampfvideo von Frau Ada Colau. Der Run Run verteidigt die einfachen Leute, die Leute, die gemeinsam was machen wollen. El Run Run. Man sieht hier Szenen aus den Stadtvierteln von Barcelona. Der Run Run ist die gemeinsamen Rechte dieser Stadt zu verteidigen. Run Run, Run Run. Gut, ein schönes Lied, ein Lied, das wach macht, das Mut macht und das einen wirklich, ja, das einem wirklich die gute Laune direkt in die Tanzbeine treibt und dann will man mittanzen und mitmachen und will sich dieser Bewegung natürlich auch anschließen. Man könnte natürlich auch kritische Dinge einwenden gegen diese Bewegung, aber das lassen wir jetzt erstmal. Wir hoffen, dass sie gewinnen, dass sie die Stadt umkrempeln und dass wir sogar mitmachen können bei diesem Prozess, diese Stadt ein bisschen menschlicher und weniger businessmäßig zu gestalten und den Menschen zurückzugeben, die hier auch wirklich leben und nicht an die internationalen Investoren willfährig auszuliefern mit so viel schleimiger Anbieterei an die Finanzmärkte. Frühling im Niemandsland. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 9. Mai 2015. Willkommen zu den vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mal mit den Meldungen vom Tage, übernommen von der ARD, Tagesschau in 100 Sekunden. 100 Sekunden. Bombastisch. So feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland. Die größte Militärparade in der Geschichte des Landes. Mehr als 16.000 Soldaten ziehen über den Roten Platz. Zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren. Der große Sieg, wie es in Russland heißt, bleibe heldenhafter Höhepunkt in der Geschichte des Landes. So Präsident Putin. Gleichzeitig dankte er den Alliierten. Wir sind dankbar den Völkern Großbritanniens, Frankreichs und der USA für ihren Beitrag zum Sieg. Wir sind dankbar den Antifaschismuskämpfern verschiedener Länder, die im Untergrund selbstlos kämpften. Auch in Deutschland. Schweigeminute zu Ehren der Toten. Die Sowjetunion hatte während des Zweiten Weltkriegs die meisten Verluste zu beklagen. Hurra! Während in Westeuropa der 8. Mai als Tag der Kapitulation und Befreiung gilt, feiert Russland einen Tag später den Tag des Sieges. An den Feierlichkeiten nehmen rund 20 Staatschefs teil. Die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs boykottieren die Veranstaltung. Protest gegen die russische Politik im Ukraine-Konflikt. Die Parade, traditionell auch eine Waffenschau. Moskau präsentiert der Weltöffentlichkeit zum ersten Mal den neuen Superpanzer aus russischer Produktion. Auch das Teil der patriotischen Inszenierung des Kreml in Zeiten der politischen Isolation. Das heißt, Russland meint es ernst im Moment. Russland sagt, okay, ihr wollt die NATO bis in unsere Vorhölle legen. Also zeigen wir euch mal kurz die Zähne. Das ist, was wir alles haben. Zu der Rede von Lafontaine, zu diesem Thema, sagt er am Ende seiner Rede interessanterweise auch noch was. Also, wie gesagt, die Rede findet im Bundestag statt und unter anderem begrüßt er dann diesen alten antifaschistischen Kämpfer aus Griechenland, der wurde auch eingeladen, Manolis Kletsos, und also spricht dann seine Solidarität aus und zitiert Perikles und so und zitiert dann jetzt eben nochmal diesen Manolis Kletsos. Das war ein griechischer Widerstandskämpfer oder ich weiß nicht, der ist inzwischen wahrscheinlich über 80, aber der ist in Griechenland so ein Symbol eben nicht nur gegen den Nazi-Faschismus, sondern auch eben antikapitalistisch orientiert. Und dann sagt er noch, wir haben auch Gäste aus Russland. Also sagt Lafontaine wieder. Ne? Diese Gäste aus Russland, sie erinnern uns an die Verpflichtung, die wir gegenüber dem russischen Volk haben. Weizsäcker sagte bereits in seiner erwähnten Rede vom 8. Mai, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Weiß oder Schwarz. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Also mit Russland hat er angefangen und sagt eben, er verteidigt das nicht offen, aber er sagt, wir müssen da aufpassen, ne? Weil die Entscheidung der Regierung Clinton, die NATO bis zu den Grenzen Russlands zu erweitern, also wie früher Lebensraum im Osten wird er gesucht, ne, ist der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der Ära nach dem Kalten Krieg. Und dann fasst er das nochmal zusammen in einem Satz und sagt, Sicherheit in Europa, auch das ist eine Lehre des Zweiten Weltkrieges, ist nicht gegen, sondern nur mit Russland zu erreichen. Unsere Verantwortung besteht darin, einer verhängnisvollen US-Politik in den Arm zu fallen. Das sagt also Oskar Lafontaine, der Fraktionsvorsitzende ist, der jetzt, glaube ich, irgendwo von der Linken im Saarland. Und eigentlich sind es so banale Wahrheiten, die der da sagt, die sollte eigentlich die normalste Sache der Welt sein, sowas zu sagen oder so zu denken. Ja. Aber es ist ja genau andersrum. Ne? Wenn jemand sowas sagt, einfache, banale, richtige Dinge, dann ist das immer noch eine Sensation heute. Ja? Ungewöhnlich, radikal. Ne? Und die, so reagieren sie dann eben, alle anderen Parteien, die wird dann mit dem Finger gezeigt auf Oskar Lafontaine oder auch auf die Sarah Wagenknecht, ne, und sagt, ach, die da wieder, ja, diese Spinner da, diese, leider ist es so. Auf die darf man einprügeln, die darf man lächerlich machen, genau. Was sie im Moment mit Varoufakis machen, ich habe keine einzige Meldung gelesen, weder in der ARD, noch im Spiegel, noch in irgendwelchen Medien, wo man diesen Mann wie einen normalen Politiker behandelt. Der größte, korrupteste Schmiersack wird mit mehr Respekt behandelt in der Presse als der griechische Finanzminister Varoufakis. Der wird hingestellt als Spinner, als gut aussehender Spinner. Das macht man auch noch. Das macht man normalerweise nur mit Frauen. Man klassifiziert praktisch ihr Aussehen und stellt sie dann aber als Dummchen hin oder als Spinner. Und das macht man auch mit ihm in der Presse. Und das wird systematisch gemacht. Da steckt also wirklich eine Strategie hinter. Was mich immer wieder wundert, ist, dass die Befehle so stramm befolgt werden. Das heißt, es gibt ja wohl ein Zentralkomitee, das sagt, alle Vakufaris-Berichterstattung muss ungefähr das und das benutzen. Ihr müsst die und die Wörter benutzen. Das wurde ja auch früher mit anderen Themen gemacht, im Kalten Krieg. Oder wir wissen ja, die Springer-Presse hat ganz strenge Vorschriften, wie man zum Beispiel über die USA und Israel berichten muss. Über die USA und Israel muss man immer mit diesen Worten berichten. Mit warmen, freundlichen, warmherzigen Worten. Und über andere Regime muss man mit bösen und beißenden Worten berichten. Die Wortlisten bekommen die Journalisten auch geliefert und können sich dann zwischen zwei oder drei Worten wie Regime, autoritäres Regime oder Diktatur eins aussuchen, was sie bringen müssen. So ist unsere Presse aufgebaut und Oskar Lafontaine fällt da auch unter denen, die in Ungnade sind. Kommen wir zu weiteren Meldungen zum 70. Jahrestag. Gibt es hier noch eine gruselige Meldung. Ich weiß nicht, ob du auch von diesen Nachtwölfen gehört hast. Das ist eine russische Rockergruppe. Die sind mit ihren Motorrädern in Richtung Karlshorst von Moskau oder St. Petersburg aufgebrochen. Sie sind an der polnischen Grenze auch aufgehalten und festgehalten worden. Ein paar von denen sind schon verhaftet worden. Aber hier heißt es jetzt, gegen alle Widerstände, die russischen Biker des Clubs Nachtwölfe sind am Freitagvormittag anlässlich des Tages der Befreiung in Berlin-Karlshorst angekommen. Am ehemaligen Hauptquartier der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, SMAD, wollten sie Kränze zum Gedenken an die Rote Armee niederlegen. Trotz eines riesigen Polizeiaufgebots sei die Lage ruhig geblieben. Bereits am Donnerstagabend hatte der Club das sächsische Torgau erreicht. Torgau an der Elbe war die Stelle, wo russische und amerikanische Soldaten sich die Hand gereicht haben. Dort soll es allerdings, Achtung, zu einem Treffen mit dem Pegida-Gründer Lutz Bachmann gekommen sein. Das berichtete der Tagesspiegel am gestrigen Freitag. Das heißt, diese Typen kommen von Moskau angeknattert mit ihren Mühlen, um sich dann mit so einem zu treffen. Dafür hat es sich doch gar nicht gelohnt zu kommen, oder? Was denkst du? Ja, und auf der anderen Seite legen sie Grenze nieder am sowjetischen Ehrenmal. Ja. Und dann treffen sie sich mit den, ja, was sind, vielleicht sind die ein bisschen schizophren oder bipolar oder. Ja, die sehen dann Geistesverwandten. Ne? Die sind ja auch sehr ausländerfeindlich, die russischen Rechtsradikalen. Und die sehen da wahrscheinlich einen Geistesverwandten, der ihnen irgendwie aus der Seele spricht. Dann kommt eine Meldung, die hat mich ziemlich geärgert. Die Tories, das heißt die London City, hat die Wahlen gewonnen. Premierminister David Cameron kann allein weiter regieren. Nach den Parlamentswahlen, also in Großbritannien, hat er nun die absolute Mehrheit. Das ist irgendwie unglaublich, weil das auch allen Wahlprognosen Hohn gesprochen hat. Es sollte ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Seit Tagen heißt es immer Kopf-an-Kopf-Rennen, Kopf-an-Kopf-Rennen. Großbritannien wird also in den nächsten Jahren von einer konservativen Alleinregierung geführt werden. Am Freitagnachmittag wurde der 330. gewonnene Sitz der Tories im Londoner Unterhaus verkündet. Die Regierungskoalition aus Liberaldemokraten und Tories ist vorerst beendet. Nun beginnt eine Ära der Instabilität. In Schottland holte die Scottish National Party, SNP, 56 Sitze. Das sind 50 Mandate mehr als bei der letzten Wahl 2010. Die sozialdemokratische Labour Party verlor bis auf einen alle Sitze in Schottland. Damit zahlte die Partei den Preis für ihre gemeinsame Kampagne mit den Konservativen während des Unabhängigkeitsreferendums im vergangenen Jahr. Die SNP-Vorsitzende Nicola Sturgeon sagte gegenüber der BBC, ihre Partei habe ein klares Mandat, um Schottland in Westminster zu vertreten und dort gegen Sparpolitik aufzutreten. In England konnten die Tories sich gegen die rechtspopulistische UK Independence Party, UKIP, durchsetzen. UKIP zieht nur mit einem Abgeordneten in das Unterhaus in Westminster ein. UKIP-Vorsitzender Nigel Farage konnte sich im Wahlkreis South Thanet nicht gegen den konservativen Kontrahenten durchsetzen. Kurz darauf trat er als Parteichef zurück. Begin geht nicht und der Messias kocht nicht. Allerdings hat UKIP insgesamt über 4 Millionen Stimmen bekommen, viele davon in englischen Arbeiterwahlkreisen. Vielerorts erzielten die Rechtspopulisten den zweiten Platz. Wenig überraschend forderten UKIP-Vertreter am Freitag eine Wahlrechtsreform und die Abschaffung des bisherigen First-Past-the-Post-Systems. Dieses sieht vor, dass nur der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis ins Unterhaus einzieht. In den letzten Tagen vor der Abstimmung richtete sich die Kampagne der Tories gegen die UKIP. Sie riefen enttäuschte konservative Wähler dazu auf, nach Hause zurückzukehren. Das wurde mit dem Aufbau eines Bedrohungsszenariums kombiniert. Es gelte eine Mehrheit aus SNP und Labour zu verhindern. Ähnlich postulierten fast alle bürgerlichen britischen Tageszeitungen am Tag vor dem Urnengang. Deswegen votierten schließlich viele potenzielle konservative UKIP-Wähler für die Tories. Das Wahlergebnis ist eine Katastrophe für Labour, führt die junge Welt auf ihrer Homepage am heutigen Samstag aus. Der Verlust von Schottland ist historisch. Doch auch in England und Wales verlor die Partei. Wir haben unsere Stammwähler in der Arbeiterklasse verloren, sagte der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingstone am Freitag der BBC. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzt. Die Gründe sind offensichtlich. Die Partei führte einen teilweise ausländerfeindlichen Wahlkampf, sprach sich für Sozialabbau und Kürzungen aus. Auch blies sie zum Angriff auf Erwerbslose. Dafür erhielt sie nun die verdiente Quittung. Der größte Schock in England war, dass Schattenfinanzminister Edward Balls seinen Wahlkreis in Leeds an eine konservative Politikerin verlor. Bei ihrem letzten Besuch auf dem Falklands. Es ist auch eine Niederlage der britischen Gewerkschaften. Diese sind die größten Sponsoren von Labour und konnten dennoch das Parteiprogramm nicht in einem gewerkschaftlichen Sinne beeinflussen. Allein die Gewerkschaft Unite gab über 4 Millionen Pfund Sterling für den Wahlkampf der Sozialdemokraten aus. Die Frage ist nun, ob die Gewerkschaften weiter an Labour festhalten und welche Position sie gegenüber der SNP in Schottland einnehmen werden. Es ist nämlich diese, die die Rechte der arbeitenden Menschen vertritt und sich massiv gegen die Privatisierungen von öffentlichen Unternehmen, Gesundheitswesen, Schule, Bildung ausspricht. Das Massenmedium. Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Das ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Russland feiert Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit Militärparaden und Märschen wird an den Sieg der Sowjetunion über Deutschland erinnert. In Moskau sollen 16.000 Soldaten über den Roten Platz marschieren. Viele westliche Politiker, auch Bundeskanzlerin Merkel, boykottieren die Veranstaltung aus Protest gegen Russlands Politik im Ukraine-Konflikt. Gedenkfeiern auch in Polen. Um an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren zu erinnern, legte Präsident Komorowski gestern Abend in Warschau am Grabmal des unbekannten Soldaten Blumen nieder. Ein Riesenproblem hat nun Kanzlerin Angela Merkel. Die jüngste Spionageaffäre stürzt den BND in eine seiner größten Krisen und trifft damit auch das Zentrum der Macht, nämlich Angela Merkel und ihr Kanzleramt. Die Kanzlerin führt offiziell die Aufsicht über den Auslandsgeheimdienst, den BND, den Bundesnachrichtendienst. Eine ganze Abteilung in Merkels Haus kümmert sich darum. Sie soll die Aufträge für den BND formulieren, sie soll ihn steuern, vor allem aber soll sie ihn kontrollieren. In dieser Aufgabe hat das Amt der Kanzlerin nicht nur geschludert, es hat versagt. Der Skandal um die Spähattacken der NSA, um die offensichtliche Zusammenarbeit von BND und NSA, er ist damit auch ein Skandal der Kanzlerin. Eine Online-Meldung des Spiegel hatte den jüngsten Geheimdienstskandal am Donnerstag vergangener Woche angefacht. Demnach hat die NSA offenbar massiv versucht, über BND-Anlagen deutsche und europäische Ziele auszuspionieren. Trotz der Hinweise vor Jahren hatte das Kanzleramt so gut wie nichts dagegen unternommen. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Das Ausmaß dieser Affäre wurde in der vergangenen Woche Stück für Stück sichtbarer. Die NSA hat über den BND offenbar nicht nur Unternehmen ins Visier genommen, sondern auch Politiker und Institutionen in Europa. Darauf deuten Suchkriterien hin, mit denen die Amerikaner ihre deutschen Partner versorgten. Inzwischen prüft die Bundesanwaltschaft, ob ein Anfangsverdacht für eine in unsere Zuständigkeit fallende Straftat vorliegt und so weiter. Der Generalbundesanwalt ist unter anderem für die Strafverfolgung von Spionage und Landesverrat zuständig. Wie Recherchen des Spiegel jetzt belegen, war die Hilfsbereitschaft des BND noch größer als bislang gedacht. In einer streng geheimen Operation Monkey Shoulder, Affenschulter, plante der BND auch mit dem britischen Geheimdienst GCHQ eine enge Kooperation. Die NSA war ebenfalls involviert. Von dieser fragwürdigen Zusammenarbeit sollte selbst das Kanzleramt zu Beginn nichts wissen. Hinzu kam in den vergangenen Tagen ein weiterer schwerwiegender Verdacht. Hörten die USA im Berliner Regierungsviertel gezielt Mitarbeiter des Kanzleramts ab? Spionierten sie Journalisten aus? Es ist ein Skandal, der sich wie ein Sturm zusammenbraut und zu einer veritablen Staatsaffäre werden könnte. Doch diejenige, die am Ende die Verantwortung trägt, schickte bislang nur ihren Regierungssprecher vor. Ein unausgesprochener Deal mit den USA wird damit zum Problem für Angela Merkel und ihre Regierung. Um die Bundesrepublik vor Terroranschlägen zu schützen, sollten amerikanische Geheimdienste von deutschem Boden aus Millionen Daten abschöpfen können, mit Hilfe des BND und ohne echte politische Kontrolle. Man hat den Amerikanern also einen Blankoscheck ausgestellt und wundert sich nun, dass diese tollen Herrschaften diesen Blankoscheck gegen sie selber verwenden. Eine eigentlich unhaltbare Situation. Hebe deine Augen auf. Kein Abschluss unter dieser Nummer. Der Blick nach oben, er kriegt das Herz. Der Blick nach oben, schickt neue Kraft. Contrabanda FM 91.4. Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión. 24 años. Was die Rüstungskonzerne natürlich ärgert, ist, dass die NSA in ihren Häusern rumspioniert hat, in ihren Fabriken, in ihren Unterlagen, in ihren Planungsbüros, in ihren technischen Zeichnungen. Airbus oder früher EADS ist für ausländische Spione wohl tatsächlich das spannendste Unternehmen in Deutschland. Als größtes Rüstungsunternehmen Europas stellt es Produkte her, gegen die amerikanische Firmen direkt konkurrieren. Dazu zählen das Kampfflugzeug Eurofighter, Spionagesatelliten und die Raketen für das Atomprogramm des französischen Militärs. Das sind natürlich für jeden Geheimdienst und jede konkurrierende Militärmacht Leckerbissen. Und die hat man sich geholt, diese Leckerbissen. Vor einigen Jahren ging der Konzern mit dem Betankungsflugzeug A330 MRTT in Konkurrenz zu Boeing um einen 35 Milliarden Auftrag der US Air Force. Neben dem Rüstungsbereich streiten Boeing und Airbus aber auch um die Marktführerschaft bei zivilen Passagiermaschinen. Ein Wettstreit, bei dem es sowohl in Europa als auch in den USA ums große Prestige geht. Auf der Liste aus den Snowden-Unterlagen werden noch weitere Unternehmen genannt. Siemens, Böhringer Ingelheim, die Deutsche Bank und Debitel. Auch der BND-Ausrüster Rode und Schwarz, Mercedes-Benz, MTU oder ND Satcom aus Immenstadt am Bodensee. Ebenfalls namentlich verzeichnet sind der Wertpapiergeschäftsabwickler Clearstream, eine in Luxemburg angesiedelte Tochterfirma der deutschen Börse, sowie der Logistikriese DHL. Der Spiegel meint hierzu, dass ausländische Geheimdienste auch Wirtschaftsspionage betreiben, hätte Merkel auch ohne Kenntnis der aktuellen Enthüllungen wissen müssen, als sie die Fragen der ARD-Moderatoren beantwortet hat. Bei den meisten Diensten, etwa bei den Franzosen, aber auch bei den Amerikanern, ist die Wirtschaftsspionage sogar schriftlich im Aufgabenprofil festgehalten. Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Eine Meldung aus Griechenland. Es geht um die Armen. Über 4 Millionen Griechen leben unterhalb des Existenzminimums. Die Armutsbekämpfung war eine wichtige Forderung von Syriza im Wahlkampf. Deshalb gibt es im neuen Kabinett auch eine Vizeministerin für gesellschaftliche Solidarität. Ein tolles Ministerium eigentlich. Diese darf nun trotz der Geldknappheit der Athener Regierung 200 Millionen Euro für Bedürftige ausgeben. Wir haben es wegen der Krise hier mit kriegsähnlichen Zuständen zu tun, auch wenn wir in Zeiten des Friedens leben, sagt Theano Fatio, die Vizeministerin. Seit Montag kann sich daher jeder Bürger in extremer Armut auf der Webseite des Ministeriums registrieren. Am ersten Tag meldeten sich 8.666 Griechen. Insgesamt erwarten wir 700.000 Menschen, sagt Fatiou. Als extrem arm gilt eine Familie mit 2 Kindern, deren Einkommen weniger als 4.800 Euro im Jahr beträgt. Die Anmeldungen werden mit der Steuerverwaltung abgeglichen, um Missbrauch zu verhindern. Die Bedürftigkeit soll mit Hilfe eines Punkteverfahrens ermittelt werden. Auf dieser Grundlage wird die Hilfe vergeben. 300 Kilowattstunden kostenloser Strom im Monat, ein Mietzuschuss von 70 bis 220 Euro sowie Zuschüsse für Lebensmittel. Wir bereiten eine Prepaid-Karte mit Guthaben vor, mit der beim Metzger, Obsthändler oder im Supermarkt bezahlt werden kann, so die Vizeministerin. Das Programm ist auf 9 Monate angelegt. Das Geld dafür kommt aus allen Athener Ministerien. Und die letzte Meldung in diesem Niemandsland-Katastrophenblock ist eine Ekelmeldung, aber die muss gesagt werden. Es geht um das Thema Lebensmittel, Medikamente in Fischprodukten. Der Bundesregierung liegen alarmierende Zahlen über antimikrobielle Medikamente in Fisch- und Krustentierprodukten aus Zuchtbetrieben vor. Bei Untersuchungen im Rahmen des europäischen Schnellwarnsystems für Lebensmittel meldeten die Prüfer des Bundes in 183 Fällen Nachweise von pharmakologisch wirksamen Stoffen. Überwiegend handelt es sich um Rückstände der Fischarznei Malachitgrün, die im Verdacht steht, Krebs zu erregen. Es folgen Abbauprodukte verschiedener Antibiotika und Antiseptika. Bei Krustentieren meldete Deutschland 306 Mal den Fund solcher Abbauprodukte. Die Daten stammen aus Untersuchungen, Achtung, von Lachs, Forelle oder Shrimps aus Aquakulturen im Zeitraum von 2005 bis Ende März dieses Jahres. Bei 6% aller Stichproben fanden die Kontrolleure demnach Arzneimittel. Aus welchen Betrieben die belasteten Proben im Einzelnen stammen, kann das Bundeslandwirtschaftsministerium nicht sagen. Für Oliver Kriecher, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, sind die Ergebnisse ein deutlicher Hinweis dafür, dass in der Fischzucht Medikamente im Fall von Malachitgrün sogar illegal ins Futter gemischt werden. Dieser Masseneinsatz von Arzneien sorgt für Resistenzen und gefährdet die Gesundheit von Menschen, so Kriecher. Frühling im Niemandsland. Jo, meine Damen und Herren, das waren die Katastrophen vom heutigen Samstag. Am Ende das escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Sehr eindrucksvoll. Eva Maria Hagen, übrigens die Mutter von Nina Hagen, viele Hörerinnen und Hörer kennen sie vielleicht gar nicht, singt russische Romanzen, Zigeunerlieder und Balladen. Übrigens ins Deutsche gebracht von ihrem Lebenspartner Wolf Biermann. Das war Rabe Rabe, Schwarzer Vogel. Sehr eindrucksvoll. Ich gebe dich frei. Der der Tote gibt den geliebten Menschen frei. Ja, die letzten 20 Minuten sind angebrochen. Was gibt's denn an Kultur hier in der Stadt? Werner, hast du da irgendwas in der Hinterhand? Kino, hast du was gesehen vielleicht? Am letzten ja, Wochenende? Was mir dazu einfällt, wäre der nächste Dienstag. Kannst du vielleicht das Lied finden da von Toten Hosen gegen die Bayern München? Ich weiß, YouTube funktioniert leider nicht, hast du vorhin gesehen. Müssen wir das selber singen. Ja, nee, das, zur Fußballkultur meine ich jetzt. Also die Bayern sind quasi eliminiert schon. Da formell ist jetzt am nächsten Dienstag das Rückspiel dann in München. Aber da kann nichts mehr passieren. Also Barca ist im Endspiel. Gut, ich habe mich für meine Schüler natürlich gefreut. Die waren alle herrlicher Laune. Aber dann habe ich sie auch ein bisschen geärgert und habe ihnen gesagt, die können in München 6-1 verlieren. Gut, was vielleicht zu vermelden ist, du hast das Thema Sport angesprochen, sprechen wir mal über den Streik. Es gibt einen Millionärsstreik. Milliardäre sind die noch nicht, die sind Millionäre. Die Fußballmillionäre hier in Spanien wollen streiken, weil sie mehr von den Fernsehrechten mitkassieren wollen. Gestern in der Presse, da sah man den Kindergott Messi und die Kindergötter der Fußballwelt, des Fußball-Olymps, die wollen also noch mehr Geld haben. Den reichen ihre Millionen nicht, sondern die wollen von den Fernsehrechten und den Rechten am Bild auch noch mehr abkassieren. Deshalb wollen diese Herrschaften streiken. Es ist wirklich ein Witz. Man kann sich totlachen, aber, meine Damen und Herren, so seltsam und schräg ist unsere vollkapitalisierte Kapitalismuswelt. Ja, also ich bin nicht so genau informiert über diese Geschichte. Also Fernsehrechte, da besteht wohl der Plan, dass viele Leute denken, dass Real Madrid und Barcelona, der Fußballclub Barcelona, bevorteilt werden, weil die praktisch den Löwenanteil davon abkriegen und die anderen Vereine ganz wenig nur. Das soll jetzt gerechter verteilt werden, was dann natürlich den Großen wieder nicht recht ist. Dann geht es um die Gehälter, die die Spieler kassieren, weil die immer einen Teil ihrer Gehälter dann, wie sagt man auf Deutsch, so derecho de machen, kassieren. Und das soll jetzt geändert werden, dann müssen sie also mehr Steuern bezahlen. Auf Deutsch, nicht auf Spanisch. Auf Deutsch wäre das Recht am eigenen Bild. Recht am Du hast gesagt, wie man so schön auf Deutsch sagt, derecho a la propia imagen. Ja, und darum geht's jetzt. Und in diesem Fall, ich bin ja normalerweise immer für Streik, ja. Je mehr, desto besser und je länger, noch besser. Und Generalstreik indefinido, das ist eigentlich meine Traumvorstellung, so lange, bis sich die Verhältnisse ändern. Aber in diesem Fall, ja, ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu gebildet, aber es könnte durchaus sein, dass das ein Streik ist, den ich nicht gut finde. Eine Meldung zum Thema Obdachlose in den USA. Viele Jahre lebte der Obdachlose Smokey in Los Angeles auf der Straße. Ein Mann aus der Nachbarschaft konnte das nicht länger mit ansehen und zimmerte kurzerhand eine Bleibe auf Rädern. Eine Art Mikrohaus. Das Haus ist eher eine Hütte und sieht sehr spartanisch aus. Die Wände bestehen aus Holzplatten, doch die Liebe zum Detail ist unverkennbar. Die Nationalfahne, der USA natürlich, neben der Tür. Das Schild mit den Worten Home Sweet Home. Es ist das neue Zuhause von Irene McGee, genannt Smokey. Bis vor kurzem schlief die Obdachlose noch auf der Straße. Nun hat die 60-Jährige aus Los Angeles ein Dach über dem Kopf und das verdankt sie einem Mann aus der Nachbarschaft. Das ist die Top-Meldung. Das erinnert mich ein bisschen an die Meldungen, die wir vor ein paar Monaten mal gebracht haben zu dem Thema Millionäre gehen und das einfache Volk und verschenken mal hier spontan 20.000 Euro an einen Glücklichen. Elvis Summers, so heißt der Nachbar, habe die Frau kennengelernt, nachdem sie wiederholt vor seinem Haus erschienen ist und dort Müll durchsucht habe. Das berichtet der New York Daily News. Seit fast einem Jahrzehnt sei die Frau obdachlos. Summers, ein kräftiger Mann mit Irokesenhaarschnitt, wollte helfen und baute im April binnen weniger Tage ein kleines Holzhaus. Den Bau dokumentiert er auf YouTube. Das Video wurde bereits millionenfach geklickt. Tja, wie soll man das nennen? Ist das nun Solidarität im Kapitalismus? Ist das vielleicht sogar Verarschung? Ist das Privatinitiative? Ich denke erstmal, das ist doch irgendwie eine tolle Sache, dass jemand so etwas macht. Das soll man eben erstmal nachmachen. Da soll erstmal jemand kommen und sagen, gut, ich bastle einem Obdachlosen ein kleines Haus. Das hat auch Räder, sieht gar nicht schlecht aus. Das heißt, Frau Smokey kann damit rumfahren und ist sogar mobil. Das Thema Kriegsende 8. Mai lässt die Deutschen natürlich nicht los. Zum Thema Kultur gibt es immer wieder Debatten über das Hin und Her und wer und wie. Und das ist eigentlich auch gut so, dass immer weiter diskutiert wird. Die Sachen werden immer noch mal neu analysiert, es tauchen neue Aspekte auf. Wer jetzt auch seine Weisheiten zum Thema dazu gibt, ist Altkanzler Helmut Schmidt. Der sagt, es waren die Deutschen, nicht die Nazis. Helmut Schmidt sagt, dass er kein Nazi war und die Republik atmet auf. Dabei führt der Altkanzler nur vor, wie sich mancher aus der Tätergeneration doch noch retten will. Das heißt, Helmut Schmidt auf seine alten Tage, unbequem, böse und legt den Finger in die Wunde. Er sagt, wir waren als Schuldige nicht die Nazis, sondern wir waren Deutsche erstmal und erst in zweiter Linie Nazis. Deshalb haben wir damit auch die Verantwortung für alles, was heute passiert. Dann gibt es Meldungen, die sind sehr erschütternd. Ich habe hier auf der Radioseite von der ARD einen kleinen Beitrag. Da können wir vielleicht mal kurz reinhören, den empfehle ich aber, weil der einen Aspekt beleuchtet, den viele auch ausblenden und sagen, ja, waren doch alles Deutsche, waren doch alles Nazis. Es geht um die Selbstmorde am Ende des Zweiten Weltkrieges. Da nahmen sich nämlich zigtausende von Deutschen, Achtung, vor allem Frauen, das Leben. Sie hatten nämlich Angst vor den Vergewaltigungen, die stattfanden mit dem Vorrücken der Sowjetarmee. Ein Thema, das damals nicht angesprochen werden durfte. In der DDR war dieses Thema absolut verpönt. Wer das auch nur andeutete, dass es Vergewaltigungen gab, der landete direkt in Bautzen. Siegreiche Soldaten vergewaltigen, das ist die Lehre, die man eigentlich ziehen kann und muss aus Kriegen. Sollten sie noch so tolle Befreier sein, aber wenn sie erstmal einmarschieren, dann werden die anderen zum Vergewaltigen freigegeben. Aber doch Deutsche nicht. Deutsche Soldaten machen doch sowas nicht, ne? Wir hatten hier vor 2 Jahren, Werner, eine Sondersendung, einen Sonderbeitrag, der war fast 20 Minuten lang, über Vergewaltigungen im Zweiten Weltkrieg von deutschen Truppen in den Ostgebieten Polen und der Sowjetunion. Das war ironisch gemeint. Ja, ja. Aber ich muss es trotzdem klären, damit die Leute, die uns vielleicht zum ersten Mal hören oder diese Art von Ironie noch nicht so gut kennen, keine Zweifel behalten. Also, der Beitrag ist zu finden unter ard.de, Radio. Der Beitrag heißt Die Macht der Verzweiflung. Ich würde sagen, es lohnt sich da mal reinzuhören. Die Macht der Verzweiflung, warum sich tausende Deutsche bei Kriegsende das Leben nahmen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs nahmen sich in Deutschland zehntausende Menschen, oft Frauen und Kinder, das Leben, vor allem in jenen Regionen im Osten, in denen die Rote Armee vorrückte. Traumatisierung nach Vergewaltigungen, Panik, Angst vor Rache, der Zusammenbruch des eigenen Weltbildes. Die Gründe für diesen Massensuizid waren vielfältig. In vielen Orten spielten sich dramatische Szenen ab. Trotzdem sind diese Vorgänge bis heute kaum ein Thema in der Öffentlichkeit, wie Michael Hollenbach in der folgenden Sendung berichtet. Das Dorf Alt-Teterin südlich von Anklam in der Nähe des Stettiner Haffs. Angela Krüger steht auf dem Friedhof vor einem Gedenkstein. Das ist die Platte mit den Namen der Frauen und Kinder, die sich umgebracht haben. Ein Mann war dabei, sonst alles Frauen und Kinder. Am Ende des Zweiten Weltkrieges gingen 32 Menschen des kleinen Ortes in den Tod, darunter 18 Kinder, die von ihren Müttern getötet wurden. Erst vor 5 Jahren wurde der Gedenkstein angefertigt. Das bewegte alle Leute. Es wurde nicht darüber gesprochen, aber es war unterschwellig immer da. Angela Krüger hat gemeinsam mit Jürgen Meyer recherchiert, was damals Ende April, Anfang Mai 1945 in Alt-Teterin geschah. Meyer, ein Landwirt, dessen Vorfahren schon seit Jahrhunderten einen Hof in dem Dorf bewirtschafteten, war damals 8 Jahre alt. Nun steht er auf einem Feldweg und weist auf ein kleines Wäldchen. In der Kuhle haben wir 2 Nächte gelegen. Waren aber mehr Familien noch, nicht die da mit waren. Ne? 2 Nächte, in denen Soldaten der Roten Armee in Alt-Teterin wüteten. Da hörten wir das Geschrei im Dorf und meine Mutter sagte dann immer, was macht da bloß los sein, nicht? Dieses Geschrei. Dieses Geschrei kam von Frauen aus dem Dorf, die vergewaltigt wurden. Stunden später nahmen sich einige der Frauen das Leben, sie erhängten sich. In dem Schulhaus, da hängt die Familie Triglaff, gegenüber das Haus, da war die Familie Bayer, die hängen da, ja, und alle anderen waren im Blesewitzer Bruch. Bis heute sind die Massensuizide am Ende des Zweiten Weltkriegs kaum ein Thema. Zehntausende Menschen, oft Frauen und Kinder, nahmen sich das Leben, vor allem in jenen Regionen, in denen die Rote Armee vorrückte. Der Beitrag ist in ganzer Länge zu hören, der ist über 20 Minuten lang, wie gesagt, auf der ARD-Mediathekseite ARD Radio und heißt Die Macht der Verzweiflung. Ja, vor allem sagt er eben in den Regionen, wo die Rote Armee vorrückte, also das stimmt sicher, ja. Auf der anderen Seite gibt es ja diese SS-Verbrechen, wo die ein ganzes Dorf niedergemacht haben, Oradour in Frankreich, und wo dann praktisch der ganze Schwarzwald von französischen Armee besetzt wurde. Gab es auch Vergewaltigungen von deutschen Frauen, von Seiten der Franzosen in Freudenstadt zum Beispiel. Also das stimmt, das soll man, kann man auf keinen Fall abstreiten. Aber bestimmt war, ich bin ziemlich sicher, dass nicht nur deshalb diese Suizide es da gab, sondern bestimmt waren da auch einige bei, die sich umgebracht haben, wo dann eben die Meldung kam, dass Hitler tot ist, dann bestimmt haben einige auch gedacht, ja, dann hat das Leben ja keinen Sinn mehr und haben sich dann deshalb umgebracht. Naja, solche Szenen sind ganz toll eigentlich, brutal geschildert in dem Film Der Untergang. Eine Sequenz des Films zeigt eine ganze Reihe von Selbstmorden, die vorgenommen wurden, als die Verteidigung von Berlin zusammenbrach und die Rote Armee ins Zentrum vorrückte. Da sieht man zum Beispiel einen Vater, der am Tisch zum Abendessen sitzt, die Familie ist festlich angezogen, die Suppe ist serviert und unter dem Tisch zieht er den Ring aus der Handgranate und dann fliegt die ganze Familie in die Luft. Oder 2 junge Leute, die sich gegenseitig erschießen, ein junger Mann, ein junges Mädchen, 17, 18 Jahre alt, die schießen sich gegenseitig ihre Pistolen in den Kopf und so weiter. Jo, Werner, du hast da noch eine Meldung? Ja, zu diesem Wochenende, also an diesem Wochenende sind jetzt die Familienangehörigen hier in Barcelona von den sogenannten 43 Verschwundenen in Mexiko. Und die sind auf einer Europa-Tournee und werden dieses Wochenende hier sein. Gestern hatten sie schon eine Pressekonferenz. Und heute gibt es jetzt ab gleich, ab 14 Uhr, in der Agora Juan Andrés, heißt das, glaube ich, da unten im Raval, Aktivitäten schon ab 14 Uhr, den ganzen Nachmittag. und um 16 Uhr dann eine Demonstration, die beginnt am Plaza Universidad und gehen soll zum Plaza San Jaume. Ne? Und jetzt konkret ist also ein Vater von einem der Verschwundenen da und ein anderer Student noch, der auch in der Nacht, wo die verschwunden sind, anwesend war, der aber entkommen konnte. Ne? Und bei der Pressekonferenz sagen die dann, werden die gefragt, gibt es die Protestbewegung noch, eure Protestbewegung in Mexiko? Und dann sagt er, ja, natürlich, also nicht nur in ganz Mexiko, sondern auch im Ausland, Vereinigten Staaten auch. Und jeden 26. von jedem Monat gibt es Solidaritätsveranstaltungen, Karawanen und so weiter. Weil das passiert ist am 26. September letzten Jahres. Ne? Und die sagen eben, dass die Behörden von Anfang an eben nicht gesucht haben nach Überlebenden. Ne? Was sie dann gefunden haben, waren Massengräber, andere Leichen. Und die Regierung behauptet scheifenfest, dass die Studenten tot seien und dann von den bösen Narcos verbrannt wurden und dass die Asche in den Fluss geworfen wurde. Dann gibt es jetzt aber argentinische Experten, die haben eigenständige Untersuchungen angestellt und die widersprechen dieser Version. Ja. Und deshalb sagen die Familienangehörigen auch, wir suchen nicht nach Leichen, sondern wir wollen die lebend zurückhaben. Die sagen ganz klar, das war der Staat. Und besonders in diesem Fall, da in Iguala, ist es ja super klar, da wurden die verhaftet, die Studenten, und dann von der Polizei den Narkoterroristen da übergeben. Und ein Fall, der jetzt sehr publik wurde, aber insgesamt sind nur in den letzten 10 Jahren in Mexiko zwischen 25.000 und 30.000 Leute verschwunden. Ja, wir müssen raus. Es ist schrecklich. Kommt zu dieser Veranstaltung, protestiert. Protestieren Sie, meine Damen und Herren, auch im Internet. Es gibt Foren, wo man Protestnoten an die mexikanische Regierung abschicken kann. Und es muss etwas geschehen. Diese Todesschwadronen, die in Mexiko in einem Todesschwadronenland mit Hilfe und Komplizenschaft der freien Welt, der USA, vorgehen, die müssen beendet werden. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Tschüss, Werner. Alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche. Sie können uns nächste Woche ab Dienstag im Podcast hören unter www.niemandsland.contrabanda.org und natürlich auch hier ab und zu im Streaming, im Livestreaming, da kommen wir ab und zu in den Wiederholungssendungen, in den Schleifen. Ein wunderschönes Wochenende, machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Tschüss, Agur, werden Sie glücklich. Adeo. Rot und rosa blühen zwei Blumen in mein Fenster und das tut was bedeuten. Sascha weiß es, sonst kein ein und das ist gut. Nimm von mir dies Halstuch, schau, wie schön es ist. Zeig die Stickerei ruhig allen, sag bloß nicht, von wem es ist. Lass die Tannen säuseln, Liebster, und die Tulpen wiegen sich. Unterm Apfelbaum, da war es ich und du und du und ich. Schnelle Schlitten brauchen Glocken und ein Pferd, das feurig ist. Meinen Liebsten lieb ich, weil er zärtlich, grob und schön verrückt und doch dabei ganz einfach ist. Sascha, der ist ganz schön schlau, am Ärmel hat er mich gezupft. Doch ich bin viel schlauer, ich hab nicht gezuckt und nicht geguckt. Einen Ring mit einem weißen Stein hat Sascha mir geschenkt. Doch das lange Warten hat mich ausgetrocknet und gekränkt. Singt nicht immer lange Lieder, schön ist auch ein kurzes Lied. Und ein kurzes Glück ist besser als ein Leid, das lebenslänglich schwarz durch meine Seele zieht. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.